This one is just for the ladies tonight. Boogie for me, come on. Leute, Leute, Leute. Der Geist ist frei, er reist dabei. Wir präsentieren euch nun 5 Sterne Deluxe. Denn K2 schlägt zurück und bringt euch all den Boogie. Nicht wohl die ellenlange Texte und zwei der Handbeats, sondern so tight, dass man sich besser warm anzieht. Ich frag mich, verdammt, sieht keiner, was wir sehen. Wir nehmen das als Antrieb, an Schild und Papier nehmen. Ich schnapp mir meine Mutti, tanz dann mit ihr Boogie und cool, man misst den Scheiß zusammen wie Tutti Frutti. Stück. Was ist mit den Liedern los? Bring uns den Star wieder, wo ist Showbiz ohne Show? Was ist Freestyle ohne Flow? Ist so Freestyle gut für Bo? Und wohin geht das Niveau? Oh, oh, oh, oh. 5 Sterne übertreffen sich, wir machen es jetzt öffentlich. Deine Texte flashen dich und du bist derbe lächerlich. Mutti, tanz den Boogie. Like Butter, Alter. Like Butter, Alter. Like Butter, Alter. Like Butter. Like Butter, Alter. Like Butter, Alter. Like Butter, Alter. Like Butter.